Mitten im Blitzlichtgewitter stehen in der New York Public Library zwei gut 1 Meter lange und 1,5 Meter breite Kalksteinkisten. Sie sollen die letzte Ruhestätte von Jesus und Maria Magdalena sein und der greifbare Beweis, dass das Jesusgrab gefunden wurde, so Dokumentarfilmer Simcha Jakubowicz, der mit seinem Film den Stein ins Rollen gebracht hat. Alle Särge sind vor Ort gefunden worden. Sie sind nicht auf irgendeinem Antiquitätenmarkt aufgetaucht. Wir wissen, wo sie herkommen, weil Wissenschaftler es dokumentiert haben und sie immer von offiziellen Stellen aufbewahrt wurden. 10 Särge mit Gebeinen sind vor mehr als 25 Jahren bei Bauarbeiten in Jerusalem gefunden worden. Da der Leiter der Ausgrabungen bald gestorben sei, wären die Informationen nicht an die Öffentlichkeit gekommen und die Särge hätten jahrelang unbehelligt in Regalen gestanden. Dass jetzt die umstrittenen Thesen präsentiert wurden, sei keine PR-Nummer, so Titanic-Macher und Oscar-Gewinner James Cameron, der den Film mitproduziert hat. Es ist kein PR-Gag. Es ist der Höhepunkt eines 2-jährigen Projektes. Es ist Teil eines Planes, die Informationen publik zu machen mit einer ordentlichen Dokumentation. Die Namen, die in die Särge gemeißelt sind, sind unter anderem Jesus, Sohn des Josef, Mariamene Emara und Judah, Sohn des Jesus. Auch wenn es damals gebräuchliche Namen waren, deute ihr Fund in einem Grab darauf hin, dass es sich um das Jesusgrab handle, so die Wissenschaftler. Außerdem hätten DNA-Analysen ergeben, dass Jesus und Mariamene nicht verwandt seien und diese Art von Grabstätte lege nahe, dass sie vielmehr verheiratet waren und Judah ihr gemeinsames Kind sei. Alle Thesen, die bei der Pressekonferenz aufgestellt wurden, seien mehrfach wissenschaftlich gegengecheckt worden. Nicht nur von Archäologen und Theologen, sondern auch von Mathematiker Andrei Feuerberger. Er hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, die Namen in dieser Kombination an einem Ort zu finden, sehr gering sei und dass es sich deshalb sehr wahrscheinlich um Jesus und seine Familie handle. Mit allen Annahmen, die ich zur Berechnung herangezogen habe, und ich war sehr vorsichtig, bin ich auf Zahlen gekommen, die einen stutzen lassen und bei denen man denkt, das könnte es sein. Die Aussagen sind umstritten, die Debatte ist bereits in vollem Gang. Theologen und Archäologen haben schon deutliche Zweifel daran geäußert, dass wirklich das Jesusgrab gefunden wurde. Die Namenskombination und die Bestattungsweise könnten durchaus auch anders interpretiert werden, so die Kritiker. Dokumentarfilmer Simcha Jakubowicz meint, dass mit seinen Thesen die Arbeit auch erst beginne. Unsere Aufgabe war es, die Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen. Lasst die wahren Untersuchungen jetzt beginnen. Die Theologen und DNA-Experten sollen sich nun einmischen. Sie sind dran. Wenn die Dokumentation am Sonntag das erste Mal im amerikanischen Fernsehen gezeigt wird, erhält die Debatte sicher neue Nahrung. Denn für viele Skeptiker gilt, der Glaube wäre willig, nur die Beweise sind schwach.